HR2 Kultur. Wissenswert. Mama, sollst doch nicht um deinen Jungen weinen. Mama, es wird das Schicksal wieder uns vereinen. Ist das der Sound der Revolte? Die Musik zur Rebellion? Heintje, ein kleiner Junge aus Holland, singt ein Lied für seine Mama. Ausgerechnet im Mai 68. Ausgerechnet im Monat der Revolte schlechthin, ausgerechnet in diesem Mai steht Heintjes Muttersöhnchen Schnulze an der Spitze der deutschen Hitparade. What a wonderful world. Ist das der Sound der Revolte? Louis Armstrong, der immer freundliche, immer fröhliche schwarze Mann, singt ein Lied über die wunderbare Welt. Ausgerechnet im Mai 68 steht Armstrongs heile Weltschnulze an der Spitze der englischen Hitparade. And honey, I miss you. And I'm being good. Ist das der Sound der Revolte? Bobby Goldsboro, ein unscheinbarer Biedermann, singt ein Lied über Honey, seine Verflossene. Ausgerechnet im Mai 68 steht Goldsboros Trennungsschnulze an der Spitze der amerikanischen Hitparade. In den Charts also keine Spur von der allgemeinen Umsturzstimmung, nichts zu hören von Revolte, Rebellion, Revolution. Im Mai 68 ist die Welt noch in Ordnung. Das zumindest behaupten die erfolgreichsten Schlager. Now if a six turned out to be nine. If Six Was Nine, Jimi Hendrix. Der Song stammt aus dem Jahr 1967. So richtig berühmt wird er ein Jahr nach 68, als er auf dem Soundtrack zu dem Film Easy Rider ein zweites Mal auftaucht. Easy Rider, das ist die Geschichte von zwei Aussteigern, gespielt von Dennis Hopper und Peter Fonda. Die beiden Hippies fahren auf ihren Motorrädern quer durch die USA und sie zeigen dem offiziellen Amerika den ausgestreckten Mittelfinger. Wenn all die Hippies sich die Haare abschneiden, dann ist mir das doch egal, singt Jimi Hendrix. Gegen den Konformismus der Nonkonformen propagiert Hendrix seine ganz eigene Individualität. Aber dann besinnt er sich doch auf die Konfrontation. Die Freaks gegen das Establishment, wir gegen die. White collar conservative flashing down the street, pointing their plastic finger at me. They're hoping soon my kind will drop and die, but I'm gonna wave my green flag. Die Konservativen mit den weißen Kragen, die mit ihrem Plastikfinger auf mich zeigen. Ha. Sie hoffen, dass unser eins bald aussterben wird, aber ich werde meine Freak-Fahne hoch in die Luft recken. Hoch. Das singt Jimi Hendrix und selten hat sich ein Musiker so viele Freiheiten genommen und war dabei trotzdem so populär. Für 1, 2, 3 Jahre geht das alles zusammen. Musikalische Erneuerung, Drogen, Politik, sexuelle Befreiung, Integration, keine Rassengrenzen mehr. Und im besten Fall wird das alles komprimiert auf einer Hitsingle von 3 Minuten. Auch ohne einen konkret politischen Text verkörpert und verklanglicht Jimi Hendrix die Revolte. Die Marseillaise hin oder her, Popmusik ist ein angloamerikanisches Phänomen, 68 noch mehr als heute. Deswegen ist Englisch die Sprache der Revolte. Über das Medium Popmusik verständigen sich junge Leute rund um den Globus. Worüber sie sich verständigen, das bleibt eher vage. So vage, dass eine Bewegung entstehen kann, von der niemand so ganz genau weiß, wofür sie sich eigentlich in Bewegung setzt. Und weil Popmusik ein ebenso flüssiges wie flüchtiges Medium ist, deshalb eignet sie sich besonders gut als Treibstoff für diese leicht diffuse Revolte. Spätestens seit dem Summer of Love 1967 wurde das Ideal der romantischen Liebe zur quasi politischen Waffe im linken Milieu. Make Love Not War und All You Need Is Love oder einfach nur L-O-V-E. Das behauptet der Popkritiker Roger Behrens. Tatsächlich hat die Revolte schon lange vor 68 begonnen. Spätestens im Summer of Love 1967. Und es sind mal wieder die Beatles, die den Song zur Stimmung beisteuern. Alles, was du brauchst, ist Liebe. Eine universale Botschaft, darauf können sich alle einigen. Alle? Nicht ganz. Es gibt da ja noch eine Mehrheitsgesellschaft und die steht für einen ganz anderen Konsens. Nein, die Revolution ist noch nicht flächendeckend ausgebrochen in Deutschland. Noch stemmt sich eine schweigende, aber trinkfeste Mehrheit gegen die Invasion der Hippies. Diese Mehrheit sorgt dafür, dass im Sommer 67 die schönsten russischen Volkslieder die deutsche Hitparade dominieren. Und Deutschlands liebster Russe stammt aus Berlin-Spandau. Er heißt Hans-Rolf Rippert, besser bekannt als Ivan Rebrov. Während die Deutschen noch russischen Volksliedern lauschen, nimmt die Revolte anderswo Fahrt auf. Der Juni 67 ist im Nachhinein betrachtet ein bahnbrechender Monat. Am 1. Juni erscheint das neue Album der Beatles. Mit Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band beschreiten sie völlig neue Wege. Am 25. Juni präsentieren die Beatles ihre neue Single All You Need Is Love in Großbritannien bei der ersten weltweiten Fernsehsendung Our World. Am 2. Juni 1967 wird der Student Benno Ohnesorg in Berlin bei einer Demonstration gegen den Schah von Persien von dem Polizisten Karl-Heinz Kurras erschossen. Mit den Todesschüssen auf Benno Ohnesorg eskaliert die Gewalt zwischen Demonstranten und der Polizei. Erstmals wird in der Neuen Linken über den bewaffneten Kampf diskutiert. Später entstehen sogenannte Stadtguerilla-Gruppen, die Rote Armee-Fraktion und, in Erinnerung an die Schüsse auf Benno Ohnesorg, die Bewegung 2. Juni. Jimi Hendrix war in Deutschland nie so populär wie Ivan Rebrov, aber er war die Sensation bei der Mutter aller Rockfestivals im kalifornischen Monterey. Vom 16. bis zum 18. Juni 1967 gibt sich auf dem Monterey County Fairground die Creme der Rockmusik die Ehre. Jimi Hendrix, Otis Redding, The Who, Janis Joplin, Blood, Sweat and Tears, Canned Heat, Jefferson Airplane, The Birds und die Mamas and Papas. Kalifornien wird zum gelobten Land der weltweiten Hippie-Bewegung. Und die USA sind das große Feindbild der weltweiten Antikriegsbewegung, wegen des immer brutaleren Krieges in Vietnam. Dass beide Bewegungen, die Hippies und die Kriegsgegner, personell einigermaßen identisch sind, dass sie also von Kalifornien träumen, während sie die USA politisch bekämpfen, das ist einer der Widersprüche dieser Bewegung. Nicht der einzige. Die Hippies pilgern nach San Francisco, sie feiern den Sommer der freien Liebe und den Trip in eine befreite Gesellschaft. Ein gewisser Scott McKenzie trägt die frohe Kunde in die Welt und schon bald überfallen die Pauschaltouristen San Francisco. Doch zurück zum historischen Monat, Juni 67. Den ganzen Juni lang steht Aretha Franklin an der Spitze der US-Charts mit Respect. Selten bringt ein Popsong die politische Stimmung so auf den Punkt wie dieser. Respect verlangt die gewaltige Aretha Franklin. Respekt von der weißen Mehrheit für die schwarze Minderheit, aber auch Respekt von den Männern für die Frauen. Respect wird zur neuen Hymne der Bürgerrechtsbewegung. Die Forderung nach Respect erfasst die Massen. So entwickelt sich in vielen westlichen Ländern eine breite und heterogene Bewegung. Der Kampf der Schwarzen um ihre Rechte in den USA, der Kampf der Frauen um Gleichberechtigung, der Kampf der Studenten gegen die Autoritäten an den Universitäten, gegen den Muff von 1000 Jahren unter den Talaren, die Kämpfe der Befreiungsbewegungen in Südamerika und in Afrika, all das scheint plötzlich zusammenzugehören. So entsteht eine globale Bewegung, angetrieben auch von der populären Musik. Der Autor und Philosoph Klaus Teweleit ist 68 einer der Aktivisten des SDS, des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, eine der treibenden Kräfte der Bewegung. Zum Jubiläum hat Teweleit seine persönliche Hitparade von 68 aufgeschrieben. Der Großteil der Musik, die das Jahr 68 bestimmt oder begleitet, ist im Jahr 1967 entstanden, dem musikalisch fruchtbarsten des Jahrzehnts. 1967-68 erscheinen die ersten 4 LPs, die man als Konzeptalben bezeichnen kann. Die Bananenplatte von Andy Warhols Velvet Underground, Sgt. Pepper's von den Beatles, Their Satanic Majesty's Request von den Rolling Stones, alle 67, und die Doppel-LP Electric Ladyland von der Jimi Hendrix Experience, Oktober 68. I have a dream. Am 4. April 1968 wird der Traum des Martin Luther King rabiat beendet. In Memphis, Tennessee wird der Kopf der Bürgerrechtsbewegung erschossen, unter Umständen, die bis heute unklar sind. Und bis heute erinnern zahllose Songs an Martin Luther King und seine Reden. Hier zum Beispiel Gene Ferris und Black History. I still have a dream. It is a dream. Nach dem Mord an Martin Luther King kommt es nicht nur in den USA zu Demonstrationen und gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Genau eine Woche später folgt der nächste Mordanschlag. Wolf Biermann hat ein Lied dazu geschrieben. Und das kranke West-Berlin, es hing wie eh und je am Tropf. Da schoss einer mit einem alten Colt 3 Kugeln in Rudis Kopf. Am 11. April 68 feuert der junge Hilfsarbeiter Josef Bachmann in Berlin 3 Schüsse auf Rudi Dutschke ab. Der Sprecher der Studentenbewegung wird lebensgefährlich verletzt und stirbt 1979 an den Spätfolgen des Attentats. Wir haben es nicht vergessen, wer die wahren Mörder sind. Es war nicht der Mann mit dem Ballermann, dieses irregemachte Kind. Irregemacht wurde das große Kind Josef Bachmann von der Zeitung mit den großen Buchstaben. Viele machten den Springer Verlag und vor allem die Bild-Zeitung für den Anschlag auf Dutschke verantwortlich. Die Hetzartikel der Springer Presse hätten Josef Bachmann zu seiner Tat getrieben, so heißt es. An Ostern wird in vielen Städten die Auslieferung der Bild-Zeitung verhindert, es kommt zu Straßenschlachten. Und so politisieren sich auch eigentlich unpolitische Künstler, zum Beispiel der Jazz-Saxophonist Peter Brötzmann. Man habe es satt gehabt, den Fernseher einzuschalten und zu sehen, dass irgendwo auf der Welt wieder Bullen jungen Leuten den Schädel einschlagen. So hat es Peter Brötzmann in einem Interview vor ein paar Jahren erzählt. Seine Reaktion auf diesen Umstand war eine sehr aggressive, dezidiert verneinende, unfreundliche Musik. Machine Gun, das Album des Peter Brötzmann Oktetts, im Mai 1968 in der Bremer Kneipe Lila Eule eingespielt, ist aus heutiger Sicht die markanteste Free-Jazz-Einspielung. Ein unablässig röhrendes, hämmerndes, schepperndes Etwas. Das schreibt Felix Klopotek über Peter Brötzmann. Der Jazzkritiker Ulrich Olshausen ergänzt. Das Album hatte natürlich eine ganz klare politische Aussage durch dieses Rattern und diese Machine Gun, die hat man ja nur wirklich gehört. Also wenn vom Brötzmann irgendwas über Jazzkreise hinaus rezipiert wurde, dann Machine Gun. Peter Brötzmann ist nicht der einzige Musiker, der zum Maschinengewehr greift in diesen Jahren. Jimi Hendrix und seine Band of Gypsies live in der Silvesternacht 69-70. Der Vietnamkrieg ist auf dem blutigen Höhepunkt, weltweit wird dagegen protestiert. Diese Demonstranten meint Hendrix, wenn er den Song allen Soldaten widmet, die in Milwaukee, in Chicago und New York kämpfen. Und allen, die in Vietnam kämpfen. We had to dedicate this one to all the soldiers that are fighting in Chicago and Milwaukee and New York. Oh yes, and all the soldiers fighting in Vietnam. We had to do a thing called Machine Gun. HR2 Kultur. Wissenswert. Von Montag bis Freitag um 8:30 Uhr.